HR2 Kultur. Archivschätze. Willkommen, mein Name ist Christiane Kreiner. Gibt es eine Ethik des Bauens? Was hat Bauen mit Wohlfühlen zu tun? Wie schafft Architektur soziale Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und wie sieht eine menschliche Architektur für die Zukunft aus? Anfang der 1950er Jahre waren die Darmstädter Gespräche ein wichtiges Diskussionsforum für Grundfragen der neuen demokratischen Gesellschaft. Zur Ausstellung Mensch und Raum diskutierten im August 1951 Architekten, Soziologen, Gestalter und Philosophen. Das war das zweite Darmstädter Gespräch. Es sprachen unter anderem der Architekt und Gestalter Egon Eiermann, die Architekten Sepp Ruf, Franz Schuster und Hermann Meckler. In der nächsten Stunde hören Sie Ausschnitte aus dem zweiten Darmstädter Gespräch zum Thema Mensch und Raum, der Anteil der Baukunst an der Überwindung der Heimatlosigkeit. Der HR-Redakteur Leo M. Färber kommentierte die Diskussion und sprach ein kleines Vorwort. Es sei noch kurz vermerkt, dass diesmal beim Gespräch alles legerer verlief als im vorjährigen. Das Gespräch, das wir Ihnen hier vermitteln, sind Auszüge aus der Morgendiskussion des zweiten Tages der Veranstaltung. Er begann mit einem Vortrag Martin Heideggers, dem das Thema Bauen, Wohnen, Denken zugrunde lag. Diesen Vortrag bringen wir demnächst gesondert als Ganzes. Die Gesprächsteilnehmer beriefen sich wiederholt auf Heideggers profunde, aber auch mitunter spitzfindigen Auslegungen, die deshalb, wie Sie merken werden, zum Teil kritisiert oder glossiert wurden. Vor allem von Alfred Weber und Ortega y Gasset natürlich. Auch sonst lag es nahe, besonders überspitzte Formulierungen als dankbare Anpflaumobjekte zu verwerten. Sie werden dieserhalb beispielsweise vernehmen, was es mit dem in Charons Schule gezüchteten Homunculus auf sich hat und ähnliche Scherze. Die Sprecher nahmen aber auch wiederholt Bezug auf die beiden Redner des Vortags, Otto Ernst Schweitzer und Rudolf Schwarz, der anstelle Karl Friedrich Weizsäckers sprach, dessen Vater im Sterben lag. Hiermit dürfte alles Wesentliche zum Verständnis der Zusammenhänge gesagt sein. Sollten sich noch Komplikationen ergeben oder sich mitunter Verdeutlichungen als notwendig erweisen, dann fügen wir diese kurz dem Gespräch selbst ein. Sie vernehmen nun den Beginn der Diskussion, der nach Heideggers Rede und einer anschließenden Pause von 5 Minuten einsetzte. Es spricht als erster der Leiter der Diskussion, Otto Bartning. Wenn ich gestern gesagt habe, dass die Aufgabe, dieses Gespräch zu leiten oder auch nur einzuleiten, nicht leicht ist, so werden Sie mir das heute, weiß Gott, zugeben. Wir sind durch die Vorträge des gestrigen Nachmittags und des heutigen Morgens in eine weite und große Landschaft versetzt. Und es ist meine Aufgabe, eine Brücke zu schlagen. Und zwar ganz im Sinne Martin Heideggers. Eine Brücke als Versammlung dieser Landschaft, eine Brücke als den Ort, an dem wir uns zu unserem Gespräch sammeln können. Erlauben Sie mir dafür, obwohl ich als Leiter eigentlich den Mund zu halten habe, dennoch 2 Minuten. Die 3 Vorträge des gestrigen Nachmittags und des heutigen Morgens, so grundverschieden nach Persönlichkeit und Standort der Vortragenden, haben doch alle 3 unser Thema umkreist, umtastet, umgriffen. Wir haben, wenn ich mit aller Scheu nur andeute, wir haben gehört vom ewigen Anliegen der Baukunst und dass sie die Hingabe, die Dreingabe in die Gemeinschaft vor Gott erfordert und bedeutet. Wir haben gehört, dass Bauen als Urwort Wohnen bedeutet und dass der Mensch nicht baut, um zu wohnen, sondern dass sein Wohnen, sein Sein auf der Erde ihm das Bauen aufgibt und dass dieses sein Bauen den Ort und der Ort den Raum schafft, seinen Lebensraum. Und wir haben gehört und gesehen, wie der klassische Mensch und wie der gotische Mensch sich zu diesem Bauen, Wohnen auf der Erde und in der Landschaft verhält und sind damit an die Schwelle unserer brennenden Frage geführt, der Frage, was und vor allem wie ist unsere Aufgabe heute, unsere Aufgabe der Baumeister für unsere Brüder. Zu dieser brennenden Frage treten nun deshalb hier die Baumeister und die das Bauen meinenden und Wollenden in ihr Gespräch vor ihren Augen ein. Ich stelle uns und die Anwesenden Ihnen vor, indem wir unsere Namen vor uns stellen. Und ich bitte die anderen Herren, das auch zu tun. Es ist auch eine heideggersche Wendung, wenn ich das so ausdrücke. Wir treten in unser Werkgespräch ein. Die, die sprechen, bleiben sitzen, damit wir eben in die Mikrofone sprechen können. Es wird sich vielleicht ergeben, dass die Betreffenden sogar zeitweise hier diesen oder einen der fixierten Plätze einnehmen, damit auch der Rundfunk, der die Sache von Anfang bis zu Ende heute überträgt, getroffen wird von dem Wort. Ich gebe nun als Ersten dem Baumeister Hans Schwippert das Wort, damit er uns zu dieser Frage auf die Erde und zwischen die Dinge stelle. Meine Damen, meine Herren, ist es nicht sehr merkwürdig, dass wir in Jahren, in denen die Zerstörung über uns kam, in Jahren, in denen wir nicht wissen, welche Zerstörungen vor uns sind, dass wir rund um die Welt ein Gebot des Bauens verspüren, das alles andere ist als Fluchtburg? Ist es nicht merkwürdig, dass wir, statt Fluchtburgen zu bauen, rund um die Welt bei den hohen und guten Baumeistern Zelte bauen? Leichte, offene Dinge? Und liegt nicht diese Weise, einem inneren Gebot des Bauens zu folgen, auf eine merkwürdige Art quer zu dem, was eigentlich aus dem naheliegenden Menschenverstand von uns verlangt wäre? Liegt hier nicht einer der merkwürdigen und wesentlichen Fälle vor, wo inneres Gebot aus dem großen Gefühl des Wohnens bestimmt ganz anders sich formt und zu formen kommt, als was die offensichtliche sogenannte klare Vernunft des Tages eigentlich von uns zu fordern scheint? Wir alle, obwohl wir wesentliche Gründe hätten, etwas anderes zu wollen, haben Sehnsucht nach dem leichten Ding, nach der Helle, nach der Offenheit, nach einem gewissen Dach, selbstverständlich, aber nicht nach der Fluchtburg und nach dem Bunker. Sehr leicht wird es uns, Zelt zu machen, dadurch, dass wir Stahl haben und Glas und einige andere jener Dinge, die neu sind. Ist die Übereinstimmung zwischen der Helligkeit und Leichtigkeit unseres räumlichen Wollens einerseits und den technischen Mitteln unseres heutigen Bauen andererseits, ist die Übereinstimmung dieser beiden Dinge die einzige Möglichkeit, die uns gegeben ist, konkret etwas zu tun. So nenne ich zwei Fälle, um die Diskussion anzuregen, die zwei Fälle, in denen es sich nicht deckt mit den Stoffen, aus denen das gemacht wird. Es ist die Frage zu stellen, wenn wir nun nicht Stahl und Glas, um nur bei den beiden zu bleiben, hätten oder nur Teile davon oder manches uns entfiele, für immer oder für eine Zeit. Die zweite Frage aber, die vielleicht das Gespräch etwas erleichtert, wäre die umgekehrte. Ist es nicht denkbar, dass jemand jene Mittel von heute, jenen Beton, jenen Stahl, jenes Glas, missbrauche, um falsche Räume, nicht uns entsprechende Räume zu machen. Und so stehen diese beiden Möglichkeiten vor uns, die Dreier eigentlich. Es decken sich, das ist die erste, Stoff und räumliches Wollen. Die zweite, das räumliche Wollen ist recht, hat aber nicht den Stoff, der ihm wesentlich kongruent wäre. Die dritte, das Material ist recht und heutig und hat aber nicht den räumlichen Willen, der ihm kongruent wäre. Das sind die drei Dinge, die ich vor Sie stellen wollte. Bravo. Wir danken Ihnen, lieber Schwippert. Sie haben uns damit wirklich mitten ins Werkgespräch hineingestellt. Und so möchte ich einen Baumeister, Herrn Sepp Ruf, bitten, dass er nun zu diesen drei Fragen, so wie es ihm liegt und wie er mag, Stellung nimmt. Ich möchte die gestellten Fragen durch eine notwendige Empfindung ausweiten. Ich glaube, der Architekt, der ganz der Aufgabe unserer Zeit gerecht werden will, muss wieder Künstler sein. Seine Gestaltung muss in die Sphäre des rein Künstlerischen vorstoßen, muss über das heute schon erreichte Funktionelle hinausgehen, selbstverständlich aufgebaut auf einwandfreie, klare Konstruktionen, Echtheit des Materials, Schaffung klarer organischer Raumformen und Folgen. Da muss die Architektur wieder wie die anderen künstlichen Tätigkeiten wie Malerei, Bildhauerei und Musik als reine Kunstbetätigung sehen und durchzuführen suchen. Zur Frage, ob das Zusammentreffen von Raumwollen und technischen Mitteln oder ob dasselbe Raumwollen sich ohne diese technischen Mittel verwirklicht hätte. Und drittens, was ist los, wenn ein falsches Raumwollen sich dieser technischen Mittel bedient? Zu der Frage wollen wir sprechen. Ich wollte eigentlich sagen und es weiter andeuten, dass wenn ich die Raumform und das, was heute notwendig ist, mir klar ist, das offene, naturverbindende Bauen, dann ich auch die Mittel mit Formen in alten Bauelementen wie das Holz und Stein auch ausdrücken. Es ist, glaube ich, das Entscheidende daran, dass wir die Atmosphäre, die geistige Atmosphäre zu gestalten wissen. Und dann finden wir auch die Form. Lieber Herr Kollege Ruf, nehmen Sie mir nicht übel, dass ich Sie aus dem Konzept gebracht habe. Aber das war die Absicht. Wir müssen nämlich, wenn es ein Gespräch werden soll, alle das aufgeschrieben Mitgebrachte vergessen. An irgendeiner Stelle werden Sie ganz bestimmt unruhig werden und bitten, dass Sie wieder zum Wort kommen und das wird viel lebendiger ausfallen. Ich möchte jetzt zu unserem Thema zunächst Herrn Paul Bonatz bitten, dass er von seinem Standpunkt aus sich dazu äußert und wir stellen Ihnen die Apparatur zur Verfügung. Meine Damen und Herren, es geht um zweierlei, das Begriffliche und das Schöpferische. Um das Begriffliche lassen sich viele Worte machen, das Schöpferische ist mit Worten nicht greifbar, ist ebenso wenig zu fassen wie der Stein der Weisen. Über dieses Thema hat sich niemand so geistvoll und liebenswürdig geäußert wie Paul Valéry in seinem schönen Buch Eupalinus oder der Architekt. Mhm. Nun also, er erzählt von dem Eupalinus, wie der ihm geschildert habe, welches Glück es sei, Architekt zu sein. Der Demiurgos, der habe, beauftragt vom großen Schöpfergott, das Chaos geordnet, Licht von der Finsternis getrennt, das Feste vom Wasser. Er habe den Marmor in den Bergen hinein versteckt, das Holz in den Wäldern, er habe das Gold in tiefen Klüften. Und ihm, dem Architekten, sei nun das Glück vorbehalten, diese Dinge wieder zu sammeln und sie, wie er sich ausdrückt, zum Singen zu bringen. Und das führt dann nun weiter aus und Sokrates sagt ihm, ja, als ich 18 Jahre alt war, da habe ich auch daran gedacht, ich möchte Architekt werden. Ich ging am Piräus, ich fand deinen Gegenstand so kunstvoll, ist der von der Natur oder ist der von Menschenhand gemacht? Und das gab mir zu denken, wie ist das mit dem Schöpferischen? Und dann kam ich darauf, das sind die Worte des Sokrates, derjenige, der schöpferisch tätig sein will, der muss die Fähigkeit haben, an einer gewissen Stufe des Denkprozesses. Also in diesem Augenblick muss er die Fähigkeit haben, den Vorhang fallen zu lassen und nicht an das zu denken, was hinter dem Vorhang noch weiter sich entwickeln könnte. Und dann fährt Sokrates fort, ja, ich, Sokrates, sah ein, das kann ich nicht. Ich muss weiterdenken und wenn ich weiterdenke, dann zerdenke ich. Herr Scharoun, seien Sie mir nicht böse, wenn ich jetzt mal auf Ihr Exempel, als Exempel anführe, die Schule, die Sie gemacht haben. Denn wir sind ja hier zusammengekommen, nicht um uns lauter Liebenswürdigkeiten zu sagen, sondern wir dürfen uns mit Erlaubnis des Vorsitzenden auch ein wenig anflauchen. Ich hoffe, dass das... Nur. Also, ich bitte darum. Diese Schule ist für mich das Beispiel des Zerdenkens. Da ist so viel hineingeheimnist. Es ist da, der Schüler kommt irgendwie vorne hinein, das Präparat, und wird dann von rechts besonnen, von links besonnen, wird vertikal geordnet, horizontal zusammengefasst. Er wird bestrahlt, getrennt, gewendet, mit Zusätzen versehen. Und zum Schluss kommt nach streng wissenschaftlichem System etwas heraus. Ich kann mir nicht anders denken, als dass das der Homunculus sei. Ich denke mit beglückter Erleichterung an diese normale Schule, Volksschule, in die ich im Elsass in Rappoltsweiler ging und von der ich die Vorstellung habe, da habe ich alles gelernt, was ich in meinem Leben weiß. Wenn ich nur das andere Beispiel, das Realgymnasium von Freund Schwippert, anschaue, das ist nun das Gegenteil. Da ist also streng nach Industrienormen mit 6 Treppenhäusern in gepaarten Klassen die Sache so aufgereiht, also genau wie ein Industriebau. Und hier rollen die Schüler auf dem laufenden Band in vollkommener Anonymität ab, bis sie an die Schlusswand kommen und dann ist das Abitur da. Oder? Also so geht es auch nicht. Entschuldigen Sie die Abschweifung. Also nein, das ist gar keine Abschweifung. Der Sinn des Gespräches ist abgrenzen, eingrenzen. Die Gefahr solcher Gespräche ist, durch Parolen einengen und den Wert und den Sinn der Schlagworte zu überschätzen. Nur Gott sei Dank ist bisher alle Forderungen sind doch außerordentlich im Allgemeinen geblieben. Ich warte darauf, bis die speziellen Einengungen kommen. Also bisher fühle ich mich noch nicht eingeengt. Aber es ist so, weil nun Glas erfunden ist und billig zu haben ist und es ganz schön aussieht, wenn man mal eine große Glaswand macht, muss man nur nicht denken, wenn ich jetzt alle Wände mit Glas überziehe und ein Skelett mache, das sei an sich schon Genialität und das sei schon in sich eine Leistung. Das ist erst eine Erklärung, ich will mich zu einer Richtung bekennen, das ist eine Parteiparole. Zunächst, wenn zum Beispiel gesagt wird, Symmetrie ist verboten, nur gut, macht unsymmetrische Sache, aber stellt es nicht als Axiom auf, tötet die anderen nicht, die noch symmetrisch arbeiten. Wenn gesagt wird, man müsse organisch arbeiten, gut tut das, pflegt es, aber macht nicht immer gleich eine Weltanschauung daraus. Der liebe Gott hat so viele verschiedenartige Tiere in seiner Menagerie. Sie wollen alle leben, sie haben alle recht. Das waren alles wieder Abschweifungen, die zum Thema kommen, wie weiter? Wie weiter das nächste Mal? Ich bin ein Mann, der nicht mit sehr wissenschaftlich und geistig nachdenkt, sondern nur praktisch und frage mich, was könnte jetzt kommen? Es sind also mit den Entwürfen, das war ungeheuer verdienstvoll von der Stadt, dass die 10 Leute 10 verschiedene Entwürfe machte. Aber ich habe die Vorstellung, diese 10 Sachen sind angetippt. Exerziert das noch einmal. Lasst jetzt auch die Dinge, die zunächst drankommen, alle darauf. Und lasst auch Wettbewerb, Junge, auch darauf. Sortiert davon die Besten aus, stellt die neben die Leistung der Meister. Und dann wird zum Gegenstand gesprochen, das Gespräch zum Exakten. Und dann, wenn das Gespräch dann wirklich Wert und Sinn und Erfolg haben soll, dann geht es nun nicht anders, als wie es der Großherzog gemacht hat, in die Wirklichkeit überführen. Das ist die große Hoffnung, die wir an die Gespräche knüpfen, dass daraus dann Gebautes auch entsteht. Das möchte ich Darmstadt wünschen. Das zuletzt Gesagte über die Entwürfe, darüber werden wir morgen sprechen, denn der morgige Tag ist dem vorbehalten, dass die Entwürfe vorgeführt und von den Einzelnen auch von innen heraus, aus dem Gefühl heraus erläutert werden. Zu dem Übrigen, mit dem Sie uns immer gut bei der Mitte gehalten haben, wird jetzt unser großer spanischer Gast, José Ortega y Gasset, das Wort ergreifen. Es ist nur ein einziges Wort, das ich dem Herrn Ponans sagen möchte, nämlich, dass der liebe Gott den Zerdenker brauchte, damit die anderen Tiere nicht vor wären in Schlaf fielen. Herr Ortega, wir haben den herzlichen Wunsch, dass der Zerdenker uns, wenn wir anfangen, schläfrig zu werden, nachher noch weiterhilft. Zunächst aber möchte ich doch glauben, dass auf das, was Herr Bonatz gesagt hat, zunächst einmal Herr Scharun als der Angeredete das Wort ergreift. Danke meinem Kollegen Bonatz für das, was er für meine Arbeit hier getan hat. Und dass er, er sitzt aber hinter mir, und dass er mir Gelegenheit gibt, doch in einigen Worten auf das, was ich dort gewollt habe, zurückkomme. Wir haben schöne, begriffliche Dinge heute Morgen gehört. Wir haben gestern sehr anschauliche Dinge von einem Schweizer an die Wand gemalt bekommen. Und wir stehen jetzt zwischen diesen Dingen und versuchen aus denen eine Synthese oder das, was uns im Grunde genommen trägt und zu diesen Art Dingen, wie sie auch von mir jetzt hier vorgetragen werden, geführt hat, wie wir durch diese Dinge dahin gekommen sind. Und da muss ich die Ausführungen des Herrn Schweitzer insofern etwas erweitern, wir gestatten das zu dürfen, als darinnen ja nicht nur Flächen zu sehen sein sollen, sondern dass im Grunde genommen in diesen Flächen ja Wirkkräfte stecken. Also wenn wir allein den Städtebau der Antike sehen, dann haben Sie auf der einen Seite den griechischen Städtebau. Sie haben in diesen Städtebau Abschnitten, die nicht von gleichbreiten Straßen umgrenzt sind, sondern von Breiten, die einem gewissen Verkehr dienen, von anderen, die nur gewisse Beziehungen aufnehmen zu anderen Räumen. So haben Sie in jedem dieser Blöcke 4 bis 8 Wirkpunkte. Das sind diese den Lebensraum und den Wirtschaftsraum gemeinsam darstellenden Kraftpunkte, aus denen die Gemeinschaft eben besteht. Dort wird sie eben wirksam. Und deswegen war es so wunderschön, heute Morgen zu hören, dass diese Dinge ihre Grenze nicht von außen haben, sondern ihre Grenzen gewissermaßen von innen bekommen. Und dass der Grieche sich dann in diesen Kolonialstädten mit diesem Problem so auseinandersetzt, dass die Dinge am Rande dort eben einfach aufhören, wie die, wo die Natur sich zur Aufnahme nicht weiter hergibt. Nun haben Sie darin einmal also diese strukturierende Wirkung, die eine ganz bestimmte Art der Wirkung ist, der Wirkweise, und Sie haben auf der anderen Seite die große Polarität, nämlich in diesen kleinen Höfen, die Sie in den einzelnen Objekten haben, zu den Höfen, in denen sich die Gemeinschaft auch sehr wesentlich begrenzt wiederum trifft und die für ganz bestimmte Dinge eben einfach da ist. Und dann haben Sie noch eine Polarität, die Polarität eben zu den geistigen Punkten, zu den Tempeln und so weiter. Und aus diesen Dingen setzt sich dieses Gefühl zusammen. Sie haben dann im Mittelalter, ähnliche Dinge, die haben wir ja zu aller Genüge gehört, aber wir sehen, nicht wahr, dass darinnen diese Ordnungsprinzipien sind, die also nicht abstrakte Setzungen sind, sondern eben nur abstrahiert werden können aus lebendigen Begegnungen mit Sein und Tun. Also mit dem Raumhaften, mit der Zeit. Oder Kant, glaube ich, sagt, aus dem Raum als der Bewusstseinsform und aus der Zeit als die Anschauungsform. Dann haben Sie, dass die Fläche wirksam wird in ganz bestimmten Situationen. Und ich bitte auch das, auch meinen Kollegen Brunertz, nicht wahr, sich auch dieses Stückchen in meiner Arbeit anzusehen, wo ich zu dieser Strukturform meiner Schule auf die Strukturform Bezug nehme, aus der ästhetisch-baulichen Entwicklung Darmstadts. Und dass aus dieser Situation eine Polarität entsteht, die sehr vieles aussagt über unsere Hansa, über unsere ganze geschichtliche Werdegang, in dem in der Zeit die Dinge, die hier zur Gestalt drängten, alle von Wirkpunkten her dachten und sich vollführten in einem großen, ihnen dazu zur Verfügung gestellten Raum. Ich finde, das ist nicht ganz unwesentlich, dass man diese Dinge sich eher mal ansieht. Nur ganz kurz, noch 3-4 Bemerkungen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Ausgrabungen 3000 vor Christ in Mesopotamien kennenzulernen. Dort haben wir eine Stadt Bakun. Wie? Zum Thema, ja. Ja. Aber es gehört zum Thema. Es gehört ja doch wohl ein bisschen zum Thema. Kürzen Sie es, aber bleiben Sie dabei. Nicht abbringen lassen. Nicht abbringen lassen, ja. Gut. Also. Nun war meine Vorstellung, und deswegen komme ich nur noch mal ganz kurz auf die Schule, und ich stehe nicht an, zu sagen, dass Herr Bonatz aus dem Additiven heraus in der Hauptsache wirksam ist und arbeitet, und ich aus einer ganz anderen Ecke heraus, nämlich aus der Strukturierenden. Und das sind Dinge, die unterscheiden eben einfach. Aber sie führen beide zu etwas, wenn es bei mir zu einer Maschine für den Homunculus, dann bei ihm zum Tintenfass, wo er vorne in den Deckel, ich höre, wenn er es aufklappt, Ich frage noch in dem Zusammenhang, Kollege Bonatz, nicht wahr, ob er sich mal heute mit der Musik, natürlich auch mit der Malerei eines Picasso oder Braque und so weiter auseinandergesetzt hat und in diesen Dingen auch das sieht, dass dort mehrere Zeiten in einer neuen Zeitkonkretisierung ineinander und aufeinander gebracht worden sind, sodass verschiedene Bewusstseinsebenen gewissermaßen für etwas tätig sind und eine menschliche Tätigkeit zur Auswirkung, zur Wirksamkeit bringen. Und das ist eine Möglichkeit, entweder in die Schule nur so hineinzudenken, dass ich sage, ich als Erwachsener habe mit dem Arbeitsplatz zu tun und so weiter. Meine Sorge, wie ich es gelesen habe, gilt zwar dem Kinde, aber diese Sorge sieht so aus, dass ich dem Kinde den wirksamsten Arbeitsplatz schaffe, mit dem besten Licht und so weiter und so weiter. Und ich frage mich, habe ich da in Bezug auf das geistige, körperliche Wachstum des Kindes genug getan? Oder habe ich vielleicht nicht doch in diesen Dingen etwas mehr zu sehen, etwas mehr zu erfüllen? Und das ist die ganz einfache Überlegung, die zu solchen Dingen dann hinführt und schließlich zu einer Form führt, die eben auch hinter dem Vorhang entsteht und dann sich hier mal präsentiert. Wir setzen dieses Gespräch bestimmt nachher fort und ganz bestimmt morgen am Montag, wenn wir an die Projekte und deren geistige Absicht durch jeden Verfasser herankommen. Jetzt aber ist Herr Alfred Weber bereit, uns weiter denken zu helfen. Meine Damen und Herren, ich habe nichts zu diesen sehr sachkundigen und gleichzeitig in ihrer Art tiefgründigen Erörterungen zu sagen, die am Schluss vorgenommen worden sind. Und ich habe überhaupt nichts als irgendein Architektursachverständiger zu sagen, sondern ich habe nur etwas zu sagen als ein einigermaßen prinzipiell erlebender Mensch. Ganz gewiss kann man das Wohnen, diesen Begriff des Wohnens, durch große begriffliche Gewandtheit ausweiten. Die ganze heutige Architektur ist unaufhörlich polemisch. Sie setzt sich mit ihrer Farbe zwischen alle farbgetränkten früheren architektonischen Gebilde dazwischen mit jenem verdammten Weiß und sagt, hier, ich bin die unbefleckte Jungfrau. Ihr seid alle verdorben. Das ist Polemik. Die wirkliche Architektur hat eine duldsame Vornehmheit. Ich bin der Meinung, wir haben Leute unter uns, Architekten, und hinter mir oder hier steht einer, der schon hinter dem Vorhang ist. Denn das, was ich eben gesagt habe, ist ja alles vor dem Vorhang. Und um abzuschließen, ich will Sie nicht länger langweilen. Was würde aus dem Palast der Vereinigten Nationen in New York geworden sein, wenn man sich einmal den kollektiven Inhalt, den die United Nations repräsentieren sollen, deutlich gemacht hätte? Glauben Sie, dass dann eine aufgereckte Zigarrenkiste herausgekommen wäre? Die außerdem den New Yorker Hafen verschandelt, soweit ich es beurteilen kann. Wie? Es wäre meiner Ansicht nach viel eher etwas herausgekommen, was der Sternkirche von Otto Bartning ähnlich gewesen wäre, bei der er leider nicht geblieben ist. So müsste das Gebäude des Kollektivs United Nations aussehen. So sieht es bisher nicht aus. Und indem ich das andeute, glaube ich, einigermaßen deutlich gemacht zu haben, was ich Ihnen die Ehre haben wollte zu sagen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, zur Erklärung des eben Geschehenen. Die ehrfurchtsgebietende Erscheinung des greisen Professor Weber ließ, als Weber vom Mikrofon zurücktrat, einige vor ihm ausweichen, wobei das Mikrofon umzufallen drohte. Herr Bartning ergriff es, bekam aber, der zugleich mit einem metallischen Gegenstand in Verbindung stand, einen leichten elektrischen Schlag, der immerhin sehr schmerzhaft war. Dieser Umstand ließ Herrn Bartning sagen, meine Damen und Herren, der elektrische Schlag war vielleicht nur ein Symbol für den Geistigen, den ich soeben von Herrn Weber bekommen habe. Herr Bartning spricht dann weiter. Die Schwierigkeit meiner Lage ist die, dass ich als Leiter des Gesprächs eigentlich nicht sprechen darf. Wenn ich aber so angesprochen werde, tue ich es dennoch, und zwar nicht für mich, sondern ich vermisse hier bis jetzt die Stimme der jungen Architekten, für die ich ganz die jungen Architekten, das weiß ich aus meiner Erfahrung und meiner Zusammenarbeit, befinden sich ihrer Sehnsucht und ihrem Wollen nach absolut auf dem Weg, die Kollektiven, die wahren inneren Gehalte unserer Zeit zum Ausdruck zu bringen. Ich habe aber neulich gesagt, ihr schlagt immer den Sack und meint den Esel, gerade in puncto des UNO-Gebäudes. Denn die United Nations haben es nicht verstanden, ihre Aufgabe zu stellen, durch das, was sie leisten, ihre Idee, die die Welt aus den Angeln heben soll. Wenn die deutlich wäre, dann hätten sich auch die Formen dafür gefunden. Und so sehe ich selbst in dem UN-Gebäude ein deutliches Signal für die Bürokratie dieser UNO-Einrichtung. Ich muss abbrechen, denn es ist mir nicht erlaubt, Dinge hinzuzutun. Es ist mir höchstens erlaubt, Dinge abzutun. Und ich gebe vielleicht ein Beispiel, das Beifall findet, wenn ich meinen Rock abtue. Aber die, UNO, die UNO haben Sie noch nicht richtig abgetan. Ich darf, vielleicht kommen wir nachher drauf. Ich möchte jetzt eigentlich mal bitten, dass an diesem Punkt des Gesprächs, das wahrhaftig interessant ist, dass jetzt sich vielleicht Herr Kreis, der sich dazu gemeldet hat, einmal meldet. Es stellt sich heraus, dass Wilhelm Kreis nicht anwesend ist. Es wird deshalb Herr Hermann Meckler gebeten, zumal man nach jungen Architekten verlangte. Wenn Professor Weber unsere weißen Bauten angreift, so möchte ich sagen, er greift die Farbe und die Form der 20er Jahre an. Wenn Sie die schwedischen Bauten sehen, wenn Sie die Schweizer Bauten sehen, wenn Sie die amerikanischen Bauten sehen, Farben von einer derartigen Fülle und von einer derartigen Abstimmung. Ich weiß nicht, warum man Weiß angreift. Es gibt ja kaum mehr Weiß. Hermann Meckler stößt bei dieser Feststellung auf lebhaften Widerspruch im Publikum. Und nun erlauben Sie mir noch ein paar Sätze der Erzählung über das sogenannte UNO-Gebäude. Ich glaube, über dieses Haus sollte man auch nicht sprechen, wenn man es nicht gesehen hat. Und auch hier ist mit Fotografien wirklich nichts zu machen. Dieses Haus steht am East River, einem der beiden Flüsse, die Manhattan, diesen mittleren Teil von New York, umfließen. Diese Halbinsel Manhattan hat von der Spitze der alten Battery bis hinauf 6 Kilometer weit 38 Hochhäuser, die bis zu 40 Stockwerken haben. Man kann nicht diesen sogenannten Zigarrenkasten angreifen, denn er ist erst ein Sechstel der Bauaufgabe. Es ist also nur ein Mangel an Information, wenn man heute diesen ersten Teil, dieses Sechstel angreift, ohne den Zusammenklang, den gesamten städtebaulichen Zusammenklang. Ja. Ich muss dem Redner vollständig recht geben. Ich bin offenbar nicht voll informiert in Bezug auf das UNO-Gebäude. Ist es verstanden oder soll ich es wiederholen? Ich zögere einen Augenblick, ob wir in diesem Moment weitersprechen über den Standpunkt der jungen Architektur und über die Tatsache, dass eben gerade die Jungen, was ja nicht immer nur mit den Jahren zusammenhängt, sich voll erfüllen mit den wirklichen, lebendigen Inhalten der Zeit, um sie zu formen. Und dass daraus die Frage entsteht, die hier auch vielleicht noch zur Diskussion kommt, die bekanntlich Peter Mayer in der Schweiz vertreten hat, dass diese monumentalen, repräsentativen Aufgaben nur mit den aus der Klassik entnommenen Formen darstellbar seien. Das heißt, dass unsere heutigen Formen nicht dazu imstande seien, was ich bestreite. Ist mir ich auch. Und was aber vielfach erörtert wird. Ich glaube, dass nun doch Herr Kreis, der sich vorhin schon gemeldet hat, eben zu diesem sowohl als auch hier uns etwas zu sagen hat. Und bitte ihn. Meine Damen und Herren, ich habe diesen Zwiespalt, der für mich gar keiner ist, erlebt. Ich war einer der Künstler, die mit dem Jugendstil 10 Jahre lang gekämpft haben. Ich habe aber an Aufgaben gelernt, wie man sich selbst zügeln muss und wie man denken muss. Das Denken ist doch die Grundlage, nicht das Tun. Das Denken schließt ja das Herz gar nicht aus. Oh. Nur ein kluges Herz ist imstande, manches zu denken, was beim Bau nötig ist. Ehe ich nachher noch zwei unserer jüngeren Architekten das Wort erteile, bitte ich Herrn Richard Riemerschmidt. Ich glaube, hier in unserem Kreis den einzigen, der die Zeit von 1901 bereits als schaffender Architekt miterlebt und als Freund der damaligen Baumeister mitgemacht hat und als damaliger Revolutionär gewirkt hat, zu uns zu sprechen. Meine Damen und Herren, es fehlt mir bei der bisherigen Besprechung noch eines, was ich für mit das Selbstverständlichste und das Wichtigste halte. Es kommt nicht nur darauf an, wie man die Sache machen soll. Das Wichtigste ist der Kerl, der die Sache macht. Wir danken Ihnen, Herr Riemerschmidt, ganz besonders. In jenen Zeiten 1901 waren Sie und der leider nur im Geiste heute mit uns verbundene Wandewelde die Kerle, die revolutionären Kerle, zu denen wir jungen Leute aufsahen. Denn ich war 17-jährig damals und habe eigentlich den Antrieb zur Architektur hier in Darmstadt gefunden, 1901. Sie waren Revolutionäre und das ist das, was uns vielleicht heute klar wird, Revolutionäre aus dem Herzen. Das ist eine ganz entscheidende Eigenschaft und das, wovor wir uns heute mit unseren jungen Leuten hüten müssen, dass wir nicht Revolutionäre aus dem Verstand werden. Ganz richtig. Ich möchte dazu nun zum Abschluss des heutigen Vormittags noch zwei von den jüngeren Architekten sprechen lassen. Zunächst Sepp Ruf, um meine Schuld von vorhin gut zu machen, und dann Steinbach aus Heidelberg, der sich hier aus dem Publikum hier zu uns heraufgesetzt hat. Wenn zum Thema, wenn das neue Bauen Stahl und Glas verwendet hat, so doch so nicht aus formalen Gründen, sondern das Darstellen, aus dem Darstellen müssen und eines ursprünglich und unabdingbar neuen Lebensgefühls, das Verbindung sucht, mit, nicht mit Licht, Luft und Sonne im sportlichen Sinne, sondern im Sinn dieser Elemente. Und wenn uns das heute das Baumaterial an die Hand gegeben ist, dies darzustellen, dann werden wir, deswegen haben wir es ganz bewusst anzuwenden versucht. Und wenn uns das mal nicht mehr gegeben werden könnte, wie Spielberg anfangs meinte, dann werden wir es in Holz bauen. Es sind schon wirklich keine formalen, sondern entscheidende, auch geistige Voraussetzungen dafür gegeben. Und wenn wir nun darüber schon heute uns klar sind, dass das nicht mehr alleine genügt, dann sehen Sie daraus, dass wir auch das Künstlerische wollen jetzt. Und es sich anzeigt, zum Beispiel der Um- und Anbau des Gürzenich in Köln. Skelettbau, beschwingte Formen, festlicher Raum, der das festlich und das Beschwingte so unmittelbar darstellt, dass man darüber vergisst, dass eine Zweckform ihn darstellt. Und das nennen wir Kunst und das streben wir an. Und Schwarz hat gestern so richtig gesagt, die Kunst. Und das wollte ich heute auch sagen. Ich wusste noch nicht, dass man so frei sprechen muss. Ich habe mich an ein Manuskript gehalten. Aber jetzt weiß ich es. Und ich möchte daraufhin antworten, dass das künstlerische Wollen zum Beispiel auch man so nehmen kann, unserer Zeit schon, diese moderne Formen, die einfachst sich darstellen, annimmt, zum Beispiel das freie Spiel der Kräfte, der Formen, der auch der Einzelformen. Und dies zusammengefasst zu einem einheitlichen, das sind doch die alten Form- und Kunstgesetze aller großen Zeiten gewesen. Und die wollen wir auch wieder. Und wenn nun Charon seine Schule baut, und von der ich vorhin die Sprache war, so doch deswegen, wie er den Organismus nachtastet, und mit seinen vielen, vielen Wechselwirkungen, die für uns Leben sind, herausgestaltet und sie sieht und sie anwenden will, um wirklich einen Organismus zu schaffen, dann ist doch das nicht etwas Formales Uninteressantes oder etwas, was man ablehnen müsste. Schon der Vorgang, dass ein Mensch das tun will, ist doch was Großartiges. Und das moderne Wohnen, das wir immer so sagen, das ist eine Maschine. Nein. Wenn man ein Einfamilienhaus konzipiert, man heuer schon zu, dass man ein differenziertes Wohnen hat, ein großes Fenster, einen großen Raum, einen Garten, der hineinfließt. Und von drinnen aus man auch das draußen sieht und ständig mit in Verbindung ist. Das müssen wir aber auch dem sozialen Wohnungsbau, den anderen, die es nicht leisten könnten, geben. Nicht mit kleinen Fenstern versehene Straßenfassaden, kilometerweise die üble Mietskaserne schaffen. Und wenn wir die Konstruktion immer deswegen so gesucht haben, meine Herren, Damen und Herren, dann deswegen, um sie so zu beherrschen und so einfach und wirtschaftlich zu machen, um auch dieses Bauen in der beschränkten Möglichkeit des sozialen Baus allen zu geben, den geöffneten Raum, den Freiraum der Terrasse, der wo er in der Naturverbindung steht. Das war schon ein nicht nur ein formales Wollen, es war auch ein großes soziales Wollen. Also das heißt eben, dass wir auch überhaupt im Wohnen nämlich etwas Geistiges suchen, nämlich das Menschenwürdige und den Abglanz des lebendigen individuellen Lebens, gleich wie es sich dartut. Auch in den Bauten der allgemeinen, der kulturellen, der kultischen wollen wir nicht mehr nur einen Versammlungsraum und eine Halle, die es nun mit technischen Mitteln, eine Stahlgerippbau, ein Fachwerksträger, ein eiserner, das überspannt und dann uns daran berauschen, dass das technisch möglich ist. Nein, wir wollen schon den Aufenthalt schaffen, dass wir auch wie einem aufgeklärten modernen Menschen mal wieder beten können und müssen. Wir wollen diese Atmosphäre schaffen. Es ist schon etwas Geistiges, das uns bewegt, diese Dinge zu tun. Die Tradition übernehmen wir schon. Und darauf denken wir zurück, was wir tun müssen und wie wir es darstellen müssen. Darum können wir nicht irgendwo formal anschließen, aber geistig. Und das wollen wir. Baumeister Steinbach aus Heidelberg. Ich möchte ganz einfach die drei Fragen beantworten, die durch Professor Schwippert aufgeworfen worden sind. Wir gehen heute um mit dem Stahl, wie es der griechische Baumeister mit dem Marmor getan hat, mit derselben gleichen Verantwortung. Wir lehnen es nur ab, ein Wort wie Klassik stumpf zu übernehmen. Denn wir haben erkannt, dass die Klassik, so wie sie heute verwandt wird, der Name, nur jener langweilige Zustand ist, wenn die griechische Säule in ihrem Echinus 45 Grad erreicht. Das ist jene Tote, sind jene toten Tempel, wie sie nicht etwa in ihrer Großartigkeit in Pestum stehen, mit diesen riesigen Ausladungen an der Basilika. Das sind jene toten Tempel in Agrigent, die das Bürgergeld, die Masse des Bürgergelds errichtet hat und die uns langweilen, indem wir sie betrachten. Wir gehen mit dem Stahl und mit dem Material, mit der gleichen Verantwortung um, wenn wir richtige Architekten sind. Und weil wir das tun, könnten wir hoffen, aus dem Stahl und aus dem Glase das zu erfinden, vielleicht eines Tages, was die griechischen Architekten aus dem Marmor und aus dem Holze erfunden haben. Für den Beton wäre dasselbe zu sagen. Zur zweiten Frage. Wenn wir alle diese Materialien nicht hätten, ich möchte darin viel weiter gehen wie Sepphoff. Ich würde sagen, wenn wir nur noch Splitter von Glas hätten und nichts als Steine, die die Natur uns reichlich böte, dann würden wir ein Haus bauen, das die Weiträumigkeit und die reine Flächenhaftigkeit uns dennoch gäbe in der vollen Wand. Denn wir würden die Wand als eine reine, unbetretene und unberührte Fläche vor uns aufrichten. Das haben die Romaniker schon getan. Es ist das, was im Anschluss an die Leute in Darmstadt 1901 etwa bei Hoffmannsthal ausgedrückt wird, im Gespräch der Tänzerinnen mit der reinen Matte. Eine Stelle, die so rein ist, dass die Götter unmittelbar zu uns sprechen könnten. Zu der dritten Frage von Professor Schwippert möchte ich sagen, unwürdig mit dem Material umgehen kann jeder. Jede weitgespannte Erwartung, jeder anspruchsvolle Bogen wird hervorrufen, dass im Nichtkönnenden, aber das ist eigentlich der Mann, der nicht mit der genügenden Andacht den Stahl liebt oder das Glas liebt, um ihn zu der Säule heraufzusteigern, dass jener immer unwürdig mit dem Material umgehen kann. Die Schöpfung ist wehrlos. Das wäre die Antwort zu den drei Fragen. Wenn ich hier noch sitzen bliebe, tue ich es, weil Professor Schwarz mir eine schlaflose oder doch zum Teil schlaflose Nacht verursacht hat. Er hatte uns gesagt, dass das vorige Jahrhundert ein großes Gitter über uns geworfen hätte. Und es blieb uns so etwas zurück wie eine schwere Beklemmung, als sei es nicht ein auch doch großartiges Erbe, was von dort herübergekommen war. Und da hatte ich aber doch den Eindruck, unser ganzes Leben, wie es jetzt ist, die Elektrizität, das Telefon, das Auto, der große Brückenbau, die hinreißenden Längen des Eisens, alle diese Dinge sind vorgebahnt im vorigen Jahrhundert. Olbrich, diese Menschen greifen sie auf. Sie können sie 1901 nicht aus ihrem Programm herauslassen. Und wenn es so scheint wie ein Gitter, dann würde ich vielleicht sagen, man muss Professor Schwarz, der eine größere Gottgenahtheit hat, vielleicht mit einem religiösen Wort antworten. Der heilige Augustinus hat vom Sündenfall im Paradiese gesagt, o glückselige Schuld. Und wenn nun das wirklich ein Gitter wäre, dann bin ich verführt zu sagen, o glückselige Schuld. Dann glaube ich, dass dieser Fluss, der dort aufgerissen ist, wenn er eine Gefahr ist, auch wieder die Möglichkeit hat, dass wir am Ende erhöhter, erweiterter und voller reiner Räume vor der Gottheit stünden. Ja, lieber Herr Steinbach, wir danken Ihnen herzlich, denn Sie haben unseren Vormittag zu einer wirklichen Abrundung gebracht, indem die Frage, die am Anfang stand, nun beantwortet ist. Radio Frankfurt. Sie hörten Ausschnitte aus einer Diskussion über die architektonische Bewältigung unseres Lebensraumes im Rahmen des Darmstädter Gesprächs 1951. Dieses Gespräch wurde am 4., 5. und 6. August in der Stadthalle zu Darmstadt geführt, anlässlich der bis Mitte dieses Monats in der Darmstädter Künstlerkolonie zu sehenden Ausstellung Mensch und Raum. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1951. Sie hörten Ausschnitte aus dem zweiten Darmstädter Gespräch zum Thema Mensch und Raum. Die Diskussionen fanden am 5. und 6. August in der Stadthalle Darmstadt statt.